ist natürlich im Moment immer sehr schwierig, wenn man sowas formuliert, weil es halt sehr wenige Ansätze gibt. Also nur für uns ist halt klar, trotzdem geht es auch in so einer Zeit natürlich darum, rauszufinden, wo liegen denn Ansätze überhaupt, wo gibt es Diskussionen, wo gibt es Kerne von Leuten, die sich da irgendwie zusammentun und so. Okay, jetzt zu Callcenter. Also das waren praktisch unsere Ausgangspunkte, zum Teil ja auch niedergelegt da in dem Papier, was wir damals geschrieben haben. Und aus dem Papier hat sich eigentlich ergeben, dass wir gesagt haben, so, jetzt müssen wir das auch irgendwie an einem Punkt konkret machen und umsetzen. Und auf Callcenter sind wir jetzt aus unterschiedlichen Gründen gekommen. Zum einen, Ruhrgebiet, ich meine, habt ihr sicherlich auch so ein Bild davon, nicht erst seit Ende der 80er Jahre, auch vorher schon große Umstrukturierung, zum Teil eine Deindustrialisierung der Region, also nicht überall, aber zum Teil große Betriebe wurden halt dicht gemacht oder in kleinere Einheiten aufgeteilt. Es gibt halt immer noch ein paar Großbetriebe wie Thyssen in Duisburg oder Opel Bochum, aber im Prinzip ist es eine Vielzahl von kleinen, mittleren Betrieben hauptsächlich, die halt über das gesamte Ruhrgebiet verteilt sind. Also auch noch Metall, Chemie und so, solche Industrien gibt es natürlich auch noch. Und daneben hat sich halt auch mit staatlicher Unterstützung, also staatlichen Subventionen, halt so ein, also eigentlich verschiedene, nicht ein Sektor, sondern verschiedene neue Sektoren ergeben. Also zum Teil gab es massive Investitionen in so Einkaufszentren und so Strukturen. Dann Hightech, Biotech-Unternehmen, also Dortmund ist da zum Beispiel so ein Schwerpunkt, die da irgendwie viel investieren. Und halt vor allem auch Callcenter. Und Callcenter sind deswegen auch besonders interessant für uns gewesen, weil die auch so publizistisch, also so wie der Staat vermarktet seine Region oder so, vom Ruhrgebiet immer so rausgekehrt werden. So, ne? Wir bauen jetzt irgendwie die neuen schönen Arbeitsplätze auf für die vielen Arbeitslosen der Region. Also da im Ruhrgebiet gibt es richtig so eine Kampagne irgendwie, das ist die neue Arbeit. Jede Stadt im Ruhrgebiet hat da irgendwie so Gesellschaften gegründet, die das dann irgendwie koordinieren und die Knete ran schaffen und so. Das ist nicht nur in Nordrhein-Westfalen oder im Ruhrgebiet so, das gibt es auch in Thüringen und so, aber für uns war das halt damals, als wir angefangen haben, sehr, sehr deutlich. Und für uns war auch klar, irgendwie, die verkaufen uns das halt als schöne neue Arbeit, aber wir wissen, das sind Stätten der Ausbeutung und das New Economy heißt eigentlich auch alte Ausbeutung und das aber genau zu verstehen, das war halt ein Punkt. Es hat tatsächlich auch, also jetzt nicht nur publizistisch, es hat auch tatsächlich eine erhebliche Ausweitung von Callcentern oder Aufbau von Callcentern in der Region gegeben, wobei es sehr schwierig ist, da Zahlen zu bekommen. Also Callcenter ist ja nicht ein Sektor einfach, so Firmen, die man jetzt so begreifen kann von einer Beschäftigtenzahl, sondern die gibt es ja in verschiedenen Unternehmen. Also was weiß ich, eine Bank hat ein Callcenter und Opel hat eins und so weiter und so weiter. Deswegen ist es schwierig, insgesamt in der BRD für 2000 gibt es Schätzungen von 300.000 Leuten in der BRD halt im ganzen Land, die da arbeiten, in der Region Rhein-Ruhr, also Rhein heißt also Bonn, Dortmund, weil es ist ja eigentlich ein Wirtschaftsraum, sind das sicherlich einige Zehntausende. So, wir wissen halt immer von, ich weiß nicht, Dortmund 5.000 oder so, aber das ist halt sehr schwierig. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es hat Masseneinstellungen gegeben, also wirklich hunderte von Leuten, eine Firma und so. Und wir haben vorhin auch damals mitgekriegt, dass sehr viele junge Leute da reingehen. Also das ist auch in unserem Freundeskreis, also plötzlich arbeiten alle irgendwie im Callcenter und ich weiß nicht, ob das in Frankfurt auch so ist, wir haben das später auch in Berlin oder in anderen Städten mitgekriegt, ne, dass sehr viele Leute, wenn man so rumfragt, irgendwie schon da mal gearbeitet haben und so. Gut, dritter Punkt, wir sehen da auch schon so einen neuen Trend, also nach all diesen, was sie da Downsizing und Outsourcing und so weiter nennen, also Auslagerung, Verschlankung, war das erste Mal, wo wir mitgekriegt haben, dass tatsächlich mal wieder so 100 Leute, 200 Leute in einem Laden arbeiten und also auch ich habe in so einer Bank gearbeitet, das ist schon 100 Leute auf einmal eingestellt, alle in dieselbe Abteilung und so, also solche Situationen, die man vorher ja kaum noch gekannt hat und das natürlich auch immer erstmal eine spannendere Situation ist, wenn viele Leute unter ähnlichen Bedingungen auf engem Raum zusammenkommen und zusammenarbeiten, als jetzt, wenn man irgendwie in einer Klitsche mit 5 Leuten sitzt oder so.